Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Schon fast 30 Jahre ist es her, dass die Mauer gefallen ist. Trotzdem gibt es immer noch Mauern in den Köpfen und Unterschiede zwischen Ost und West. Diese Unterschiede scheinen vor allem das Demokratieverständnis und auch die Erfahrungen mit der Demokratie zu betreffen. Wo stehen wir 30 Jahre nach den mit so viel Euphorie und Hoffnungen verbundenen Auf- und Umbrüchen von 1989 und 1990? Eine Bestandsaufnahme wurde am Ende vergangener Woche auf der Geschichtsmesse in Suhl versucht. Von dort berichtet Henry Bernhard. Seit 12 Jahren lädt die Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur auf den Ringberg bei Suhl zur Geschichtsmesse. Hier in der Abgeschiedenheit treffen sich praktisch alle, die beruflich mit der DDR und ihren Folgen zu tun haben. Historiker, Geschichtslehrer, Sozialkundelehrer. Gedenkstätten schicken ihre Mitarbeiter, ebenso die Stasi-Behörden von Bund und Ländern, Kulturämtern, Kultusministerien, Lehrerweiterbildungsinstituten. Aber auch Aufarbeitungsinitiativen und Geschichtsvereine sind präsent. Das Motto in diesem Jahr: Was heißt hier Demokratie? Deutschland und Europa 30 Jahre nach dem Mauerfall. Es weist darauf hin, dass der Blick schon lange nicht mehr allein auf die DDR fällt. Und das mit gutem Grund, sagt Ulrich Mählert von der Stiftung Aufarbeitung. Weil die Zeit der deutschen Einheit der 1990er Jahre jetzt langsam eben auch Zeitgeschichte wird und das als Nachfolgegeschichte der deutschen Teilung eine ungemeine Bedeutung erlangt. Überlegen Sie mal, die Zeit zwischen Mauerbau und Mauerfall ist inzwischen eine kürzere Zeit als zwischen Mauerfall und heute. Und die letzten 30 Jahre betreffen die heutige Entscheidergeneration, die Menschen, die heute 40, 50, 60 Jahre alt sind, sind doch viel stärker noch von den letzten 30 Jahren geprägt als von den 30, 40 Jahren Diktatur und Teilung davor. Und insofern müssen wir jetzt den Blick auf die 90er Jahre lenken und praktisch die Zeitgeschichte nicht immer 89 enden lassen. Vieles, was heute in Suhl und anderswo bei politisch-historischen Diskussionen verhandelt werde, entferne sich von der DDR und deren Folgen. Längst nicht alles, was im Osten Deutschland passiere, habe mit der DDR zu tun. Natürlich ist nicht alles Diktaturfolgen, aber genau das herauszumändeln, was sind Diktaturfolgen, was sind Globalisierungsfolgen, was sind dann auch schlichtweg Politikfehler gewesen, das ist wichtig, um gefühltes Wissen in Bezug auf die 1990er Jahre in den nächsten Jahren auch mit Fakten und mit einem Diskussionsprozess zu untersetzen. Denn wir blicken auf die 90er Jahre, je nachdem, ob man aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, häufig mit Geschichtsbildern, die in den 1990er Jahren herausgebildet worden sind, die aber auch häufig klischeehaft sind. Um Klischees ging es auch im Vortrag von Frank Bösch vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Er stellte Statistiken vor zur Demokratiezufriedenheit, zur Wahlbeteiligung, zur Neigung, Rechtspopulisten zu wählen. Und stellte zugleich einige Grundannahmen in Frage. Etwa den Referenzpunkt 1990 für alle Untersuchungen den Osten betreffend. Beide Teile Deutschlands haben eine Abnahme des Politikinteresses jeweils nach den Hochphasen der Politisierung. Im Osten haben wir die Hochphase der Politisierung um 1990, im Westen um etwa 1980, als die Parteien, die neuen sozialen Bewegungen, die Demonstrationen ihre großen Sternstunden im Westen hatten. Und danach ging es in beiden Fällen bergab. Auch im Westen schrumpften die Parteimitgliedschaften seit 1990, nur das Ausgangsniveau war höher. Überhaupt sei 1990 statistisch gesehen eine ungeeignete Referenz, da es durch die Wiedervereinigung ein politisches Extremjahr war. Und warum immer den Westen als Bezugsgröße für den Osten annehmen? Und hier haben wir das Phänomen, dass Ostdeutschland, wenn wir es vergleichen mit anderen Staaten, insbesondere in postsozialistischen Ländern, die etwas ökonomisch schlechter gestellt sind, die Demokratiezufriedenheit vergleichsweise gut dasteht. Aber sie haben auch das Phänomen, und das ist ja die entscheidende Frage, inwieweit ist der Bezugspunkt eigentlich immer die DDR oder der Postsozialismus? Ist es die Abstiegserfahrung, die Einflusslosigkeit? Sie haben ganz unten Länder wie Griechenland oder wie Italien, wie Spanien. Länder, die sich ökonomisch nach der Finanzkrise eben auch abgehängt fühlen, eine ähnliche Erfahrung durchgelaufen haben, obwohl sie keine SED-Diktatur vor 30 Jahren haben und die eine deutlich größere Unzufriedenheit mit der Demokratie haben. Autoritäre, ethnisch homogene und stark arbeitsfixierte Strukturen gäbe es ähnlich wie im Osten auch im ländlich-katholischen Süden Deutschlands. Die Affinität zur AfD orientiere sich viel stärker an einer Nord-Süd-Achse, an Geschlecht und Alter. Die gängige Ost-West-Einteilung verfestige eher Urteile, als dass sie zu Erkenntnisgewinn führe. Um Differenzen ging es auch im Podium, das Ertragen der Differenz, Meinungsfreiheit in Bildung und Öffentlichkeit. Praktiker der politischen Bildung stellten sich der Frage, ob die Meinungsfreiheit heute eingeschränkt werde. Die Antwort war differenziert. Von Martina Weihrauch, Brandenburgische Zentrale für politische Bildung. Meiner Meinung nach ist es so, dass wir eigentlich noch nie so viel Meinungsfreiheit hatten wie jetzt. Der Unterschied zu früher besteht darin, dass wir soziale Netzwerke haben. Das heißt, jeder kann senden und empfangen. Von Tina Übel, Journalistin. Ich und andere Reiseschriftsteller erleben so Dinge, dass wir Sachen nicht mehr schreiben dürfen, wenn sich in anderen Kulturen die Leute nicht konform zu unseren Maßstäben verhalten, was natürlich eine sehr bizarre Sache ist. Ich darf nicht darüber schreiben, dass in Kolumbien die Menschen Hahnenkämpfe machen wegen Shitstorm. Ne? Dinge sollten nicht gesagt werden, die uns nicht passen. Und im Zuge dieser Hysterisierung finde ich auch, dass man nicht so einfach sagen kann, Meinungsfreiheit ist alles hier tipptopp im Lack. Auch Alfons Kenkmann, Geschichtsdidaktiker an der Uni Leipzig, erlebt viel akademische Hysterie. Etwa, als er sich dafür aussprach, die wissenschaftliche Arbeit des Osteuropa-Historikers Jörg Babarowski von dessen politischen Äußerungen zu trennen. Ich habe diesen Aufruf unterschrieben. Daraufhin kursierten an der Universität Leipzig Flugblätter von studentischen Gruppierungen. Ich sei mit für den Rechtsruck der Universität Leipzig verantwortlich, weil ich diese Solidaritätserklärung für Herrn Babarowski unterschrieben habe. Also es wird schon ein immenser Druck ausgeübt in eine bestimmte Richtung, wenn man, sagen wir, für Meinungsvielfalt unverändert Eintritt. Aber nicht nur von linker, vermeintlich politisch korrekter Seite gäbe es diesen Druck, waren sich die Diskutanten einig, sondern auch von der AfD. Etwa, wenn die Lehrer unter Druck setze, weil die angeblich das Neutralitätsgebot verletzten. Oder wenn Rechtspopulisten die Presse pauschal der Lüge bezichtigen. Tina Übel findet es für den Diskurs sehr bedenklich, wenn dieses Deplatforming, wie es heißt, um sich greift, mehr Akzeptanz findet, wo ich dann denke, ja, da muss man sich dagegen stellen, wenn es einem als Demokrat ernst ist mit der Meinungsfreiheit, weil für die Demokratie mit undemokratischen Mitteln zu kämpfen, da liegt kein Segen drauf, das ist auch wenig überzeugend. Haltung dürfe keine Auseinandersetzung ersetzen. Letztere aber erfordere Wissen und Kompetenzen, die etwa Pädagogen zur Verfügung stehen sollten. Ob das beim gegenwärtigen Lehrermangel, in Sachsen etwa ist die Hälfte der neu eingestellten Quereinsteiger, der Fall ist, darf bezweifelt werden. Von der Geschichtsmesse in Suhl berichtete Henry Bernhard.